Abschnitt 22 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 146. Ist manchmal, um mir ihren Zorn zu zeigen, so stolz und kalt der holden Feindin Blick, dann hält nur eins vom Abgrund mich zurück, nur eins kann neue Kraft der Seel erzeugen. Wohin sie blickt, mit unmutsvollem Schweigen, zu tilgen meines Lebens Licht und Glück, begegnet ihr so demutsvoll mein Blick, dass schnell sich muß ihr düstres Zürnen beugen. Und wär dies nicht, ihr müsst ich zagend nahn, vor ihr müsst ich wie vor Medusen beben, die versteinert, die ihre Züge sahn. Und diese Hülf ist einzig mir gegeben. Was helf auch fliehn, dazu des Äthers Bahn, zum Ziel unhaltbar Amors Schwingen streben. Ende von Abschnitt 22.